Der Mann ist 31, heißt Trevor Noah und wäre gern richtig schwarz, aber seine Mutter ist Südafrikanerin und der Vater ein Schweizer. Und als der Comedian Trevor Noah das erste Mal nach New York kommt, lernt er, warum er, der hellhäutige Schwarze aus Südafrika, hier irgendwie zwischen allen Stühlen sitzt. I was so happy when I got here and I saw people that looked like they were from South Africa. I felt at home. I greeted them in the streets like, hey, Sanbonani! And they were like, hey, ¿qué pasó? ¿Qué malo que los de paisanos? ¿Qué lo que los? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, no. Oh no, I didn't know this, but apparently I'm Mexican. Ein Südafrikaner also, den sie in New York für einen Mexikaner halten, wird der nächste Jon Stewart. Der überraschende Nachfolger für den Comedy-Gott aus New York. Trevor Noah tourt gerade durch die Welt als Stand-Up-Comedian, findet seine Berufung ziemlich unglaublich und war zweimal schon Gast der Daily Show von Jon Stewart. Noah spricht übrigens 7 Sprachen. I learned German as well. I've been told, and it is a true story, that my German sounds distinctly Hitlerish. Sein Deutsch klinge hitlerisch, sagt er. Und weil der Mann mit Sprache und Sprachen spielt, erzählte er mal, wie er einst in Köln versuchte, ein Sandwich zu ordern und auf eine anfangs freundliche Kassiererin traf. The woman was very nice to me. She's like, guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Guten Tag! Ich will ein kleines Brötchen haben, bitte schön! Das schwarze Brötchen mit der Käse und der Schinken, bitte schön! Und gib für mich auch das Salami! Und ein Pepsi-Cola trinken, bitte! Sowas passiert wohl, wenn ein Südafrikaner vom Schweizer Vater Deutsch lernt. Trevor Noah, der neue Jon Stewart, der damals die deutsche Kassiererin übrigens nachhaltig beeindruckte. I'll never forget, she looked at me and she said, der schwarze Hitler! At least she didn't say I was Mexican. Ja, wenigstens das. Es ist dieser böse Humor auch und vor allem über das schwarze Amerika, dass die Macher der Daily Show und auch Jon Stewart offenbar überzeugten, dass Trevor Noah das Zeug habe, ein ganz Großer zu werden, auch wenn er selbst darunter leidet, kein richtiger Schwarzer zu sein, aber man kann es ja werden, sagt Trevor Noah und nennt ein berühmtes Beispiel. And when Barack Obama came in, I saw it was true. Before he came in, he was labeled as the mixed race candidate. Then he became president and all of a sudden they were like first black President. Yeah, you work hard, you get upgraded to black. Das ist der Sound, der irgendwann dieses Jahr die Daily Show erreicht. Aus Jon Stewart, der das Format seit 99 zur berühmtesten Nachrichtenshow ohne Nachrichtenklang machte, wird dann Trevor Noah. Aufgewachsen im Apartheidstaat Südafrika, Kind einer verbotenen Ehe, sie schwarz, er weiß. Seinen Eltern lästert er, was egal. Yeah, my mom was like, woo, I don't care, I want a white man, woo. And my dad was also, well, you know how the Swiss love chocolate, you know, so he was just, so they got together and they had me, which was illegal, so I was born a crime. Er war das geborene Verbrechen. In den USA ist der Mann noch eine Art Geheimtipp. Nicht mehr lange. Seine kommenden Vorstellungen sind bereits ausverkauft. Die USA sind gespannt auf diesen Trevor Noah, dem halt nur die Latinos im Land noch immer nicht glauben, dass er Südafrikaner ist. I'm from South Africa. You sure? Yeah, South Africa, I'm sure. He's like, hey, you don't look like you're from Africa, you know? I say, what? What the hell is that supposed to mean? He's like, hey, you look like you grew up in the shade, man.